Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung an die ACC-Galerie in Weimar, diesen Vortrag in leicht modifizierter Form nochmal halten zu dürfen, der ja in der Tat nach Weimar passt, da die Vorgänge, über die ich sprechen möchte, die etwa 100 Jahre zurückliegen, schließlich in Weimar kulminierten und wie ich finde, durchaus Anknüpfungspunkte bieten für Arten des Umdenkens und Umhandelns in der Gegenwart. Also, ich freue mich auch über alle Zuhörer und bin sehr neugierig auf die Fragen, die später an mich gestellt werden. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Ich fange an. 100 Jahre Revolutionsversuche in Gesellschaft und Kunst, Anarchismus, Bauhaus, Dada. Der Publizist Theodor Wolff schreibt im Berliner Tageblatt am 10. November 1918, ich zitiere, die größte aller Revolutionen hat wie ein plötzlich losbrechender Sturmwind das kaiserliche Regime gestürzt. Man kann sie die größte aller Revolutionen nennen, weil niemals eine so festgebaute, mit so soliden Mauern umgebene Bastille so in einem Anlauf genommen worden ist. Es gab noch vor einer Woche einen militärischen und zivilen Verwaltungsapparat, der so verzweigt, so ineinander verfädelt, so tief eingewurzelt war, dass er über den Wechsel der Zeiten hinaus seine Herrschaft gesichert zu haben schien. Gestern Nachmittag existierte nichts mehr davon. 1918 sind es bekanntlich zunächst Matrosen, Rüstungsarbeiter und Soldaten, die diese erste partiell gelingende deutsche Revolution in Gang setzen, wörtlich Befehle verweigernd, sich zusammenrottend und in eine andere Richtung marschierend als angeordnet, von verschiedenen Werften aus, in verschiedenen Städten, in unterschiedlicher Gesinnung, zunächst im Widerstand gegen die Fortsetzung des Krieges, in zwangsläufiger Verweigerung der Befehle von Kaiser und Militär, in noch undeutlichem Wissen darum, was da wie nicht weitergehen kann. Die Gesamtbewegung erfolgt, das lässt sich im Nachhinein gut rekonstruieren, als überraschend rasanter Affizierungsprozess. Die Revolution der Kieler Matrosen greift auf Hamburg über, wo ebenfalls Matrosen in den Streik treten und die Bewegung um sich greift. In Köln stellen sich die beiden sozialistischen Parteien, die Mehrheitssozialisten und die USPD, gemeinsam an ihre Spitze. In München versammeln sich Massen zu einer Demonstration für den Frieden auf der Theresienwiese. Der Journalist und führende Sozialist Kurt Eisner fordert als erster den Rücktritt des Kaisers und die demokratische Umwälzung des Militär- und Staatsapparats. Er fordert soziale Reformen und die Einsetzung von Arbeiter- und Soldatenräten. Es gelingt ihm, die Soldaten auf seine Seite zu ziehen. In der Nacht vom 8. November 1918 ruft Eisner, noch vor Scheidemann und Liebknecht in Berlin, den Freistaat Bayern aus und erklärt König Ludwig II. Den Wittelsbacher für abgesetzt. Von der Versammlung der Arbeiter- und Soldatenräte wird er zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Auf dem Weg zur konstituierenden Versammlung des Landtags wird er allerdings von Anton Graf von Arco wenige Monate später ermordet. Aber zunächst kommt es am 9. November 1918 zu Massendemonstrationen in verschiedenen Städten, spontan, nicht von Berufsrevolutionären geschürt. Die Ausrufung der neuen Staatsform Deutschlands geht bezeichnenderweise zweimal quasi gleichzeitig vor sich, was bereits die innere Gespaltenheit der Sozialisten signalisiert. Die Deutsche Republik wird am 9. November durch Philipp Scheidemann vom Balkon des Berliner Reichstags ausgerufen. Karl Liebknecht proklamiert am selben Tag die Freie Sozialistische Republik von einem Balkon des Berliner Stadtschlosses aus. Der Reichspräsident Friedrich Ebert erblickt in Scheidemanns Tat einen großen Fehler. Er wünscht nämlich eine sozialdemokratische Regierung, die sich ohne Blutvergießen etabliert. Die Mehrheitssozialisten in Berlin fordern denn auch auf Flugblättern Zitat, die Erhaltung des Friedens und friedliche Umwälzung zu Demokratie und Sozialismus. Zitat Ende. Das hat zur Folge, dass die Revolution von derselben Partei geschürt, polizeilich nicht nur niedergeknüppelt, sondern erdrosselt wird. Dazu der Publizist Sebastian Haffner, Zitat, die deutsche Revolution war eine sozialdemokratische, die auch von den sozialdemokratischen Führern niedergeschlagen wurde. Ein Vorgang, der in der Weltgeschichte kaum seinesgleichen hat. Zitat Ende. Die deutsche Revolution. Sie blieb ein ungeliebtes Kind der deutschen Geschichtsschreibung. Der deutsche Soziologe Max Weber stellte sich gesinnungsethisch gegen die Revolution, obwohl er ihre historisch-politische Berechtigung erkannte. Er sprach sich gegen Liebknecht und Luxemburg aus, ebenso wie der Historiker Friedrich Meinecke kritisierte er, dass der Übergang zum Volksstaat durch Reformen hätte vollzogen werden müssen und nannte die Meuterei der Matrosen ein nationales Verbrechen. Für den Althistoriker Eduard Meyer war der 9.11. das Symbol des politischen, geistigen und moralischen Niedergangs des deutschen Volks. Der Theologe Ernst Troeltsch und der Historiker Hans Mommsen verurteilten die Dolchstoßlegende, laut welcher die Revolutionäre den an der Front kämpfenden Soldaten in den Rücken gefallen wären und die deutsche Niederlage solchermaßen mit herbeigeführt hätten, aber auch die Revolution als nationales Verbrechen. Die Weimarer Republik genoss keinen Rückhalt bei den Akademikern. Die Lehrstühle blieben wie in der Zeit des Wilhelminismus besetzt, etwas, was übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg erneut vor sich gegangen ist. Dabei hat die Revolution, obwohl sie nur kurz Bestand haben durfte, doch vieles auf den Weg gebracht, was unser heutiges Staatsgebilde ausmacht. Eine parlamentarische Demokratie, wenn auch noch kein Wahlrecht für Frauen, ein Vorspiel dezentraler Regierungsorganisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland installiert werden wird, unterschiedliche Gesellschaftskonzepte, die Deutschland dann in zwei Hälften teilen werden und neue und diversifizierte Kunstpraktiken, die bis heute Nachfolge zeitigen und auf die noch einzugehen sein wird. Auch in der DDR konnte man mit dieser Revolution offiziell wenig anfangen, da in ihr die Partei zunächst keine Rolle spielte. Den Linkssozialisten, Gewerkschaftszellen, den Arbeiter- und Soldatenräten standen die Geschichtswissenschaft der DDR aufgrund des Anarchismusverdachts misstrauisch gegenüber. Mithin wurde sie weder von der bürgerlich-konservativen noch von der marxistischen Politfraktion in ihren Verdiensten gewürdigt bzw. ihren Fehlentscheidungen analysiert. Denn eines ist zweifelsfrei. Hätte Reichspräsident Ebert die sozialistische Massenbewegung zur grundsätzlichen Erneuerung der Gesellschaft genutzt, anstatt sie zu fürchten und zu spalten, hätte er den preußisch-militaristischen Geist definitiv verabschiedet, wäre die Republik später nicht den Nationalsozialisten in die Hände gefallen. Hitler hatte bekanntlich sein Erweckungserlebnis in der Münchner Räterepublik. In Mein Kampf spricht er von den Novemberverbrechern, womit er sich der Dolchstoßlegende anschließt. General Erich Ludendorff, später beteiligt am Hitlerputsch, machte das Gift, ich zitiere, spartakistisch-sozialistischer Umtriebe für den defätistischen Zustand der Truppe verantwortlich. Er deutete die Geschichte um und bereitete als NSDAP-Mitglied dem Nationalsozialismus den Weg. Hitlers Hass auf alles Bolschewistische, Marxistische und Jüdische speiste sich aus der Münchner Räterepublik. Sein versuchter Staatsstreich in München 1923 war eine Reaktion darauf. Auch in Hamburg gab es eine signifikante Episode der Ablehnung der Revolution. Als die meuternden Matrosen das Kontor des damaligen Managers der Hapag, Albert Ballins, des Chefs der größten Reederei der Welt, besetzten, bei dem der deutsche Kaiser aus- und einging und der zwischendurch als Reichskanzler gehandelt wurde, vergiftete sich dieser mit Schlaftabletten und Quecksilberchlorid. Er starb am 9. November 1918 in einer Hamburger Klinik, just zu der Mittagsstunde, in der Philipp Scheidemann die Deutsche Republik ausrief. Nun zu Punkt 1, das anarchistische Revolutionsmodell Gustav Landauers. Die Akteure der Novemberrevolution, das wird häufig vergessen, waren trotz ihrer Inspiration durch das russische Vorbild hinsichtlich der Umsetzung des Rätemodells uneins. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die sich von den Mehrheitssozialisten aufgrund ihrer Nichtzustimmung zu den Kriegskrediten als Spartakusbund und linker Flügel der USPD abspalteten und Ende 1918 die Kommunistische Partei gründeten, sind die berühmtesten Protagonisten, die daher andere Bewegungen ins Vergessen absinken ließen. Luxemburg verfolgte das zentralistische Modell Lenins mit Führungsanspruch der Partei und der Waffe des Generalstreiks. Sie setzte auf den Internationalismus der Arbeiterbewegung. Interessanterweise proklamierte sie keine politische Revolution, da sie darin eine unzulängliche Forderung erblickte, sondern eine ökonomische Revolution, den Kampf der Massen gegen die Kapitalisten, jedes Proletariers gegen seinen Unternehmer. Der bürgerliche Staat sollte von unten ausgehöhlt werden, die Machteroberung nicht eine einmalige, sondern eine fortschreitende sein. Die Masse müsse lernen, so Luxemburg, Macht an sich zu reißen. Wie ersichtlich dachte sie wie Sergei Eisenstein in Bildern sich kollektivierender Proletariermassen, die zur Staatsmaschinerie zusammenwachsen und ein organisches Gebilde abgeben würden, das durch die Mittel des Generalstreiks und der internationalen Solidarität Macht ausüben und egalitäre Verhältnisse schaffen würde. Angesichts dieses weltumspannenden Modells wurde das zeitgleiche auf Dezentralität und Lokalität setzende anarchistische und gemeindeorientierte Vergesellschaftungsmodell vergessen, jenes, das gewisse Protagonisten der Bayerischen Räterepublik, Gustav Landauer und mit ihm Franz Mehring, vertraten. Der Schriftsteller und Sozialphilosoph Landauer kommentierte die Ausrufung der Deutschen Republik in Berlin mit den Worten, Zitat, »Ich bin doch sehr unzufrieden mit Berlin, mit eurer verfluchten Kontinuität. Wo ist der Umschwung, der Wandel?« Zitat Ende. Als Schriftsteller und Philosoph, als Anarchist und Pazifist verfasste er bereits 1907 eine Schrift mit dem Titel »Revolution«, in der er eine Geschichte historischer Revolutionen zeichnet, vor allem aber sein Verständnis von Revolution, von tiefgreifendem Wandel auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens formuliert. Zitat: Die Revolution bezieht sich auf das gesamte Mitleben der Menschen, also nicht bloß auf den Staat, die Ständeordnung, die Religionsinstitutionen, das Wirtschaftsleben, die geistigen Strömungen und Gebilde, die Kunst, die Bildung und Ausbildung, sondern auf ein Gemenge aus all diesen Erscheinungsformen des Mitlebens zusammengenommen, das sich in einem bestimmten Zeitraum relativ im Zustand einer gewissen autoritativen Stabilität befindet. Auf dem Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongress der Zweiten Internationale in Zürich trat Landauer 1893 als Delegierter der Berliner Anarchisten für einen anarchistischen Sozialismus ein, woraufhin die Anarchisten von der Zweiten Internationale ausgeschlossen wurden. In Berlin gab er eine Zeitschrift unter dem Titel »Der Sozialist, Organ für Anarchismus, Sozialismus heraus und später noch einmal eine unter dem Titel Der Sozialist, die zum Organ des von Landauer gegründeten Sozialistischen Bundes wurde. Er veröffentlichte in ihr 115 Artikel zu Kunst, Literatur und Philosophie und zu Fragen der Tagespolitik, aber auch eigene Übersetzungen von Texten des französisch-anarchistischen Theoretikers Pierre-Joseph Proudhon. In seiner Schrift Vom Weg des Sozialismus von 1909 wendet sich Landauer gegen die Alternative von Kommunismus versus Individualismus, davon ausgehend, dass wir alle auf dem Boden des Kapitalismus stehen und die Alternative dazu nicht ein dirigistischer kommunistischer Umsturz, sondern die Vereinigung von Freiwilligen in sozialistischen Dörfern und Gehöften in gleichzeitiger Zusammenführung von Land und Industriearbeit sein müsse. Sein sozialer Anarchismus, der Anarchismus durchaus in zeitgenössischem Wortsinn als ontologische Anfangs- und Ursprungslosigkeit denkt, Anarche, nicht Ursprung, zielt auf alternative und dezentrale Vergesellschaftungsformen ohne übergeordnete Verwaltungs- und Herrschaftsstruktur. Das ethische Ziel derartiger Unterfangen ist für ihn die Emanzipation von staatlicher, kirchlicher oder sonstiger gesellschaftlicher Bevormundung und die Suche nach einer Möglichkeit zur Entfaltung des Einzelnen in dem seiner Meinung nach allein sinngebenden Zusammenhang der Gemeinschaft. Er setzt seine Hoffnung auf eine kommende Revolution und glaubt daran, dass es unser Weg ist, der den Geist der Revolution zum Entstehen bringt. Zitat: Unser Weg geht dahin, dass solche Menschen, die zur Einsicht und zur inneren Unmöglichkeit, so weiterzuleben, gekommen sind, sich in Bündnissen zusammenschließen und ihre Arbeit in den Dienst ihres Verbrauchs stellen. Wir haben gesehen, dass die Revolution ihr Ziel niemals erreicht, dass sie vielmehr um der Auffrischung der Kräfte, um des Geistes willen selbst Zweck ist. Zitat Ende. Landauer wurde 1918 vom Ministerpräsidenten Kurt Eisner in das bayerische Parlament gerufen, in dem zunächst Sozialisten und Pazifisten wie die Schriftsteller Ernst Toller und Erich Mühsam den Ton angaben. Eisner wollte keinen Krieg der Sozialisten gegeneinander, sondern die Alliierten von einer Politik der Milde überzeugen, indem er versicherte, dass die Bayern alle und alles beseitigt hätten, was mitschuldig am Ersten Weltkrieg war. Sein Bekenntnis zur Mitschuld am Krieg ließ ihn bei manchen als Landesverräter erscheinen. Als er im Februar 1919 ermordet wurde, setzte ein bayerischer Bürgerkrieg ein. Im Plenarsaal des Bayerischen Landtags wurde der Mehrheitssozialistenvorsitzende Erhard Auer angeschossen, andere wurden getötet. Die Beisetzung von Eisner wurde zur Großdemonstration. Gustav Landauer sagte über ihn, Zitat: Kurt Eisner war ein Prophet, der unbarmherzig mit den kleinmütigen, erbärmlichen Menschen gerungen hat, weil er die Menschen liebte und an sie glaubte. Zitat Ende. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky fasste die Stimmung in einem Gedicht zusammen. Ich zitiere: Wühl unsere Seelen um, pflüg um die Herzen, Eisner. Da war ein Mann, der noch an Ideale glaubte und tatkräftig war. In Deutschland ist das tödlich. Denn wir haben entweder rohe Kraft, die wir missbrauchen, die Gattung nennt man Patrioten, oder aber wir haben feine Sinne und ein zart Gewissen und richten gar nichts aus. Welch eine Wohltat war das zu erleben, dass einer überhaupt den Degen zog, ein Tapferer war und doch kein General. Zitat Ende. Der Schriftsteller Ernst Toller setzte sich für das Räterepublikmodell als Versammlung des schaffenden Volkes, Bauern, Arbeiter, Handwerker, Kleinbeamte ein. Nachdem er das Jahr 1918 ob seines Pazifismus weitgehend im Militärgefängnis zugebracht hatte, wurde er in der Räterepublik aktiv, suchte leerstehende Wohnungen für Arme zu akquirieren und die Kapitalflucht zu unterbinden. Aber schon am 10.04.1919 unterbrach die Reichsbank alle Geldflüsse nach München. Ebenso wie Berlin wurde München von Militär eingenommen, das ein Blutbad entfesselte. Der Krieg gegen die Bevölkerung, wozu Bombardierungen aus der Luft gehörten, forderte eine horrende Zahl Toter. Man möge sich vorstellen, Bombardierungen aus der Luft gegen revoltierende Massen in den Straßen. Toller wurde erneut verhaftet und saß bis 1924 im Gefängnis, wo er Theaterstücke wie Hinkemann, das Drama eines Kriegsheimkehrers, schrieb. Er ging 1933 ins Exil und nahm sich 1939, also zum Ausbruch des Kriegs in New York, das Leben. In einer Auseinandersetzung mit Erich Mühsam, einem sich ebenfalls anarchistisch verstehenden Schriftsteller, sprach sich Landauer gegen dessen Verständnis des Anarchismus als Autonomie des Einzelnen aus. Zitat: Einzelne? Autonomie? Gibt es denn so etwas überhaupt? Soll nun wirklich mit dem fortwährend wiederholten Ausdreschen leeren, vertrockneten Strohs etwas erreicht werden? Zitat Ende. Aber auch gegen die in der Räterepublik dominanten kommunistischen Vorstellungen wandte er ein, dass die Konzentration auf Fragen von Kapital und Arbeit anstelle von Boden, Kultur und Geist zu kurz greife. Denn es brauche Umkehr und Neubeginn, auch als Wiederanschluss an die Natur, Wiedererfüllung mit Geist, Wiedergewinnung der Beziehung. Das waren auch Zitatfetzen von ihm. Bereits in seiner frühen Schrift Aufruf zum Sozialismus trat er dem staatspolitischen Marxismus entgegen mit dem Credo: Die Welt wird nicht besser durch die Diktatur des Proletariats und den Führungsanspruch einer Partei, nur durch den humanen Umgang der Menschen miteinander. Das Umgestaltungsexperiment dauerte für Landauer nur ein halbes Jahr. Denn wenige Tage nach der Machtübernahme der Räteregierung am 7. April 1919 durch Funktionäre der KPD um Eugen Leviné und Max Levin erklärte er am 16. April 1919 seinen Rücktritt. Landauer, der sich nicht nur für philosophische Schriften von Meister Eckhart bis Bakunin und Kropotkin begeisterte, sondern auch Übersetzungen unter anderem von Shakespeare anfertigte, erwartete viel von der symbolischen Umgestaltungskraft der Kunst. Kennzeichen einer Zeit gesellschaftlicher Blüte sei eine nicht individualistische, sondern gesellschaftsbezogene Form von Kunst. Nur eine Kunst, die nicht vom Gesellschaftskörper abgetrennt und nicht Ausdruck vereinzelter und vereinsamter genialer Naturen ist, könne bedeutsam werden. Für seine Gegenwart beklagte er eine Schwäche und Bedeutungslosigkeit der Kunst, da sie bloße Sehnsucht reicher Individuen aus der Zeit heraus sei. Als philosophisches Credo und Basis seiner Hoffnungen auf Revolution setzte er, ganz in meinem individuumskritischen Verständnis dagegen, Zitat: Isolierte Individuen hat es nie gegeben. Die Gesellschaft ist älter als der Mensch. Den Zeiten der Auflösung, des Verfalls und des Übergangs blieb es vorbehalten, so etwas wie isolierte und atomisierte Menschen einzelne zu schaffen. Ausgestoßene, die nicht wissen, wo sie hingehören. Auch eine Frage an uns heute. Gegen Ende der Schrift formulierte er eine Klage, die als gesellschaftliche Diagnose auch auf unsere Gegenwart gemünzt sein könnte. Wieder Zitat: Es ist dieser unserer Übergangszeit eigen, dass sie mit nichts wirklich fertig wird, dass immer alles geistig Tote leiblich wieder aufersteht und dass dieselben Kämpfe immer wieder geführt werden müssen. Es ist dieser Zeit nicht möglich, etwas ein für allemal umzubringen oder festzustellen. Einigkeit und Einverständnis herrscht nur in Zeiten der Revolution. Da bemächtigt sich der Menschen eine grenzenlose Verwunderung über das Durcheinander, über die Koexistenz des Heterogenen in der unmittelbar vorhergehenden Zeit. Zitat Ende. Selbst äußerst suggestibel formuliert er als Aufgabe kommender Revolutionen, Zitat, den Menschen ein Bad des Geistes zu sein. In dem Feuer der Hingerissenheit, der Brüderlichkeit dieser aggressiven Bewegungen erwacht immer wieder das Bild und das Gefühl der positiven Einung. Zitat Ende. Und in Nähe zu Friedrich Nietzsche sucht er zu prophezeien, Zitat, es ist ein Geist der Freude, der in der Revolution über die Menschen kommt. Dieser Freudegeist pflanzt sich von der Revolution her selbst in die grauen Zwischenzeiten hinein fort. Wir Deutsche, obwohl wir schon lange kein recht freudiges Volk mehr sind, haben wunderschöne Worte für diese Heiterkeit. Ausgelassen, aufgeräumt, ja, unbändig. Was da zum Ausdruck kommt, ist zusammengepresst gewesenes, das sich hinauslässt und aufschäumt. Wesentlich vor allem ist, dass die Menschen sich ihrer Einsamkeit ledig fühlen, dass sie ihre Zusammengehörigkeit, ihr Bündnis, gerade ihre Massenhaftigkeit erleben. Zitat Ende. Wie wir wissen, dauerten diese Freudezustände nur sehr kurze Zeit. Auch 1989, anlässlich des Falls der Mauer, gab es Momente revolutionärer Euphorie, die sich leider alsbald in einen Ausdruck der Klage umformten, was uns an Landauers Aussage erinnern sollte, dass dieselben Kämpfe immer erneut wieder ausgetragen werden müssen. Erich Mühsam charakterisierte Landauer posthum, nachdem er von Freikorpssoldaten im Münchner Gefängnis Stadelheim ermordet worden war, Zitat, Landauer war revolutionär, nichts anderes, nichts außerdem. Revolutionär aber heißt Umstürzler, Zerstörer und Neuschaffer. Aus seiner revolutionären Natur erklärt sich alles, was er dachte, wollte und schuf. Sie war im Antrieb und Mittel seines Werks, nur sie. Sie leitete sein Tun und sein Schicksal, nur sie. Freilich war sein revolutionäres Wirken nicht begrenzt im Kampf gegen staatliche Satzungen und gesellschaftliche Systeme. Es erstreckte sich auf alle Kategorien des Lebens, machte nicht Halt vor wissenschaftlichen Methoden, vor künstlerischen Konventionen und moralischen Doktrinen. Sein profundes Wissen erlaubte ihm mit der Kritik seines revolutionären Geistes in viele Gebiete des menschlichen Denkens hinabzusteigen und sie als Wüsten der Gedankenlosigkeit und verwilderter Überkommenheiten zu entschleiern. Ein Neuerer, der als Voraussetzung aller kulturellen Umwälzung die Soziale erstrebte. Ihr, der sozialen Revolution, hatte er sich verschworen von Jugend an. Und sein Walten als Neuerer in den Bezirken der Sittlichkeit und der Kultur klomm aus dem Willen, den Geist vorzubereiten für die Tat, im Volk Niveau zu schaffen für die Empfängnis des selbst erkämpften Sieges. Soweit zu Gustav Landauer. Punkt 2. Revolutionsversuche in Bauhaus und Dada. Aber auch kunstpraktisch ausgerichtete Umstrukturierungen lassen sich den genannten anarchistisch-revolutionären Inspirationen zuordnen. So unter anderem die bereits im Ersten Weltkrieg formulierten Ideen zu einem neuen Kunsthochschultyp von Walter Gropius. Dieser entwickelte bereits 1916 noch im Feld eine Denkschrift zur Gründung einer neuen Lehranstalt für Industrie, Gewerbe und Handwerk. Als Henry van der Velde an Gropius als Nachfolger der von ihm 1907 gegründeten Kunstgewerbeschule in Weimar dachte, schlug dieser umgehend vor, die Schule solle als eine Form, Zitat, der Arbeitsgemeinschaft wieder erstehen, wie sie vorbildlich die mittelalterlichen Hütten besaßen, in denen sich zahlreiche artverwandte Werkkünstler zusammenfanden und aus einem gleichartigen Geist heraus den ihnen zufallenden gemeinsamen Aufgaben ihr selbstständiges Teilwerk bescheiden einzufügen verstanden, aus Ehrfurcht vor der Einheit einer gemeinsamen Idee. Mit der Wiederbelebung jener erprobten Arbeitsweise muss das Ausdrucksbild unserer modernen Lebensäußerung an Einheitlichkeit gewinnen, um sich schließlich zu einem neuen Stil zu verdichten. Diese Ideen sind jenen von Gustav Landauer verwandt. Im Jahr 1919 wurde in Gropius' Ausführungen die revolutionäre Hoffnung auf neue Gemeinschaftsformen noch hörbarer. Ich zitiere wieder: Kapitalismus und Machtpolitik haben unser Geschlecht träge gemacht im Schöpferischen und ein breites bürgerliches Philistertum erstickt die lebendige Kunst. Neue, geistig noch nicht erschlossene Schichten des Volkes drängen aus der Tiefe empor. Eine große, allumfassende Kunst setzt die geistige Einheit ihrer Zeit voraus. Sie braucht die innigste Verbindung mit ihrer Umwelt, mit dem lebendigen Menschen. Dann wird das Volk wieder mitbauen an den großen Kunstwerken seiner Zeit. Ars una, species mille. Es gibt nur eine Kunst, aber tausend Arten. Gropius lieferte auch Antworten auf eine Umfrage des Arbeiterrats für Kunst 1919, wobei trotz aller Einheits- und Egalitätsemphase nun ein stärker dirigistischer Ton vernehmbar wird. Zitat: Entschlossene Durchführung des Volkseinheitsschulsystems, die Sammlung alles künstlerischen Schaffens zur Einheit, das letzte, wenn auch ferne Ziel, ist das Einheitskunstwerk. Zunftmäßige Meister- und Gesellenproben vor dem Meisterrat des Bauhauses. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. Bilden wir also eine neue Zunft des Handwerkers ohne die klassentrennende Anmaßung. Zitat Ende. 1920 sprach er allerdings davon, dass der Bolschewismus wohl der einzige Weg sei, in absehbarer Zukunft die Voraussetzungen für eine kommende Kultur zu schaffen. In diesem Sinn gelte es, die bis dato bloß äußere Revolution zu einer inneren umzugestalten, auf die es allein ankommt. Auch hier gibt es eine Nähe zu Landauer. Zitat: Der Künstler wird wieder Handwerker, der Handwerker wieder Künstler werden. Und diese zu gleicher Idee und gleichem Werk vereinten Menschen werden aus neuem Geist heraus siedeln und Hütten bauen, als erste notwendigste Aufgabe eines neuen Aufbaus. Finanziell und politisch von der Thüringer Regierung unter Druck gesetzt, beschloss der Meisterrat des Bauhauses 1925 den Umzug nach Dessau, wo eine stabile, sozialdemokratisch orientierte Mehrheit herrschte. Die Nutzung des Namens Bauhaus am neuen Standort erstritt sich Gropius vor Gericht. Wer nach 1925 in Weimar künstlerisch arbeitete, durfte sich nicht mehr auf diese Institution berufen. Und nun zur dritten Fraktion. Wie keine andere künstlerische Vereinigung begehrten gegen Krieg und verkrustete Gesellschaftsstrukturen bekanntlich die Dadaisten auf, die bereits während des Ersten Weltkriegs mit lauten und grellen Gesten symbolisch gegen ihn zu Felde zogen, freilich zunächst vom sicheren Schweizer Refugium aus. Das Krachmachen im Züricher Cabaret Voltaire, Lautgedichte und Bruitismus waren ein Widerhall der Kriegstraumatisierung und bedienten sich kurioserweise afrikanischer Ausdrucksformen. Unter lautem Trommelschlagen wurden etwa pseudoafrikanische Beschwörungsrituale zelebriert um die europäische Zivilisation, die ja eh nur zum gegenseitigen Umbringen tauge, zu verhöhnen. Ich zitiere. Ob die Dadaisten afrikanisches Tamtam oder eine amerikanische Jazzband nachahmten, sie schlugen ihre Trommeln, ließen ihre Glocken erklingen und brüllten mit aller Kraft gegen den Ersten Weltkrieg und die zivilisierte Mentalität an. Zitat Ende. Freilich war Dada in Berlin, dem politischen Zentrum einer Kriegsnation, dann zwangsläufig anders gestimmt als in der politisch neutralen Schweiz. Raoul Hausmann verfasste sein erstes Manifest bereits im April 1918 als Bankrotterklärung aller heiligsten Werte der Bürger. Als einige Monate später der Aufstand der Matrosen und Soldaten den Waffenstillstand am 11. November 1918 erzwang und Spartakus auf der Straße war, Zitat, erregte sich Dada. Dada atmete in Berlin den Straßenkampf. Hier erfolgte ein dadaistischer Frontalangriff gegen die Weimarsche Lebensauffassung. Politisch ätzte Dada Berlin gegen die nach dem Ersten Weltkrieg unverändert bigotte Moral sowie den noch immer vitalen Nationalismus und Militarismus. Raoul Hausmann zur Ermordung von Rosa Liebknecht und Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Wieder Zitat, das Proletariat war wie gelähmt und erwachte nicht aus seiner Betäubung. Also musste man die Dada-Aktion verstärken. Gegen eine Welt, die nicht einmal mannhaft gegen unverzeihliche Gräuel reagierte. In diesem tollen Klima, in dieser stumpfen Zerstörung kann man kein braver Typ von konventionellem Künstler sein. Also, en avant, Dada! Nehmen wir die Unannehmlichkeiten einer freien, unabhängigen Geste auf uns. Aktion, Aktion, vorbei die Zeit der Dichtung auf geschwärztem Papier, diese individuelle Eitelkeit. Und die Kunst in alledem, Achtung, auch wir sind aktiv. Verpflichtet einem großen Kampf, einem ungeheuren Aufruhr, befreie ich mich von allen Rückständen, ich entgifte mich. Aber selbst auf diese Entgiftung, auf diese Freiheit spucke ich. Der Oberdada und ich tragen die Literatur und die Poesie auf die Sprache, auf die Straße. Das Wort ist ein Signal in der Straße. Ich habe es auf die Mauern ohne Mauern geschlagen. Plakatgedichte aus Druckerbuchstaben, die die neue Nacktheit ausrufen. Zitat Ende. Hausmann berichtet, dass der Oberdada Bader, Performer avant la lettre, Streiche mache, die gut in die Linie der Spaßrevolte passten. Erneut Zitat. So begab er, Bader, sich alleine in die Nationalversammlung von Weimar, wo er die Sitzung unterbrach und die Ablösung der Regierung durch die Gruppe Dada forderte. Das gab einen unerhörten Skandal, den die ganze deutsche Presse veröffentlichte. Zitat Ende. Als Hausmanns Plakatgedichte 1919 als Kunstbolschewismus beschimpft wurden, sah man bei Dada nur noch rot. Dass die ästhetische Revolte in einen politischen Befreiungsschlag mündete, wurde von den Dadaisten ausdrücklich gewünscht. Und weiter polemisierte Hausmann anarchistisch in einem Manifest der Natur gegen deutschen Geist und Militarismus. Ich zitiere noch einmal auszugsweise. Einmal, der Sonnenuntergang war prächtig anzusehen. Da war die Revolution. Es roch nach Blut. Später aber nach Paragraphen, solang auch die Zöpfe sein mochten. Meine Schuhe sind aus braunem Rindsleder, meine Herren, sie reichen mir bis an die Knie. Sie waren bei Gott sehr teuer, aber sie schützen mich nicht vor der deutschen Natur, die im Individuum gipfelt. Dada ist eine Zuckerrübe, es ist ein Spatz, aber es ist nichts in diesem Deutschland, in dem es nur eine Natur gibt, eine dicke Natur, eine Bertha-Natur. Die bürgerliche Gesellschaft. Keine Klassenkämpfe, kein Kommunismus, nichts. Nur eine reine, unerhört starke Bürgernatur. Zitat Ende. Diese Natur, verstehen Sie nochmal Zitat, machen den Dadaismus in Berlin unmöglich. Unmöglich. Gegen Natur kämpfen selbst Götter vergeblich. Mais vive Dada. Es spottet der geistigen Profitrate. Zitat Ende. In der Tat, mit dieser deutschen Natur, eigentlich nicht zu glauben, gingen die sozialistische Regierung Ebert und ihr Innenminister Noske mit Freikorps-Truppen gegen die Aufständischen vor. Am 15.01.1919 wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von einer Wilmersdorfer Bürgerwehr, einer Noske-Truppe, ausgeliefert. Liebknecht wurde im Berliner Tiergarten erschossen, Luxemburg vor einem Hotel in der Nähe des Bahnhofs Zoo und in den Landwehrkanal geworfen. Eisner wurde Opfer eines Attentats, Landauer im Gefängnis ermordet, Mühsam und Toller und zahlreiche andere wanderten ins Gefängnis. Clara Zetkin schrieb dazu, Zitat, alles aus. Lebe ich überhaupt noch oder kann ich nach diesem Furchtbarsten noch leben? Ich möchte Blut weinen, einen Schrei ausstoßen, der die ganze Welt erschüttern, umstürzen müsste, mir den Schädel an die Wand zerschmettern, um nicht zu denken. Zitat Ende. Walter Rathenau notierte im Rückblick, wir haben keine Revolution gemacht, einen Heeresstreik, eine militärische Sabotage, eine parlamentarische Palastrevolte haben wir erlebt. Und diese Dinge haben teilweise revolutionäre Wirkung gehabt. Das Volk blieb politisch unbeteiligt und die alten Männer herrschen in neuer Zusammensetzung. Zitat Ende. Und abschließend Tucholsky. Wir haben keine Revolution gehabt, aber wir haben eine Gegenrevolution. Und nun meine abschließenden Betrachtungen. Revolution und Gegenrevolution, sie scheinen immer ineinander zu greifen. Für mich bleiben Landauers Sätze bedeutsam, dass die Revolution ihr Ziel nie definitiv erreicht, aber im Sinne der Auffrischung der Kräfte des Geistes und des Affekts Selbstzweck ist. Bedeutsam bleibt das anarchistische Streben nach kommunaler Selbstverwaltung, nach Überführung individualistischer Bestrebungen in umfassende individuelle Organisationen einer neuen Teilhabegesellschaft, wie ich sagen würde. Im Begriff der Individuation, den ich an die Stelle des Individuums zu setzen versuche, wird für mich das prozessuale Ineinander von Einzelexistenz und biosoziotechnologischen und kulturellen Umgebungen zum Ausdruck gebracht. Individuation will die Selbstzu-, Auf- und Mitteilung, die Selbstveränderung artikulieren, die wir mit anderen im Gemenge, wie Landauer sagte, praktizieren, die uns lebendig machen, aber selbstverständlich auch zur Abstandnahme und Widerstand gemahnen. Die neue Teilhabegesellschaft wird abhängen von den vielfältigen Beiträgen situierten Wissens, von konkreter Kritik und multiplen Zusammenschlüssen, die man auch Kondividuation nennen könnte, die immer umfassendere Perspektiven mit einbeziehen und in denen immer mehr Ausgeschlossenes berücksichtigt wird. Menschliche und nichtmenschliche Akteure, andere kulturelle Praktiken, ungewohnte Sichtweisen, Arten des Zuhörens, des Gewährens und Pflegens, aber auch der gezielten Distanznahme von Vereinnahmung und natürlich deren symbolische Artikulationen und spekulative Vorwegnahmen in künstlerischen Praktiken. Ich danke fürs Zuhören.